Was liebte Mr. Angus Gunn in seiner schottischen Heimat so sehr, dass er es hier nachbauen wollte? Ja, soweit ich weiß, geht es um eine Legende. Um ein Phantom, das in nebligen Wintertagen über den Klippen an der Küste auftaucht und aufs Meer hinausblickt. Eine Geistergeschichte und eine Fabel von einem Schatz, das hat noch gefehlt. Und was ist mit dem Mann im grünen VW? Und was ist mit all den Einbrüchen? Ich weiß es nicht. Wir werden all die Rätsel lösen, Madam, wenn Sie uns ein wenig helfen und uns die Informationen geben, die wir benötigen. Ihr? Wieso ihr? Das ist sozusagen unser Beruf. Hier, bitte, unsere Karte. Die drei Fragezeichen, ha. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und das bin ich. Spinner. Lass sie es versuchen, Mama. Ich helfe mit. Von mir aus. Schaden kann es wohl nicht. Und einen Schatz könnten wir ganz gut gebrauchen. Prima. Hurra! Wie wäre es denn jetzt mit Mittagessen? Schatzsucher brauchen eine Stärkung. Sehr gern, Madam. Rory, dieser Schotte mit dem aggressiven Temperament und der misstrauischen Einstellung ist bis jetzt eine schwer einzuordnende Figur. Detektivisch begabt scheint er nicht zu sein. Meinen geschulten Hörern wird doch hoffentlich aufgefallen sein, wie reichlich unbedarft er meinte, Loras Überraschung hätte mit dem Schatz nichts zu tun. Nun, Briefe muss man eben lesen können. Gemeinsam mit Mrs. Gunn und ihrem Sohn Clanny arbeiteten die drei Fragezeichen das zweite Tagebuch durch, um einen Hinweis darauf zu finden, welchen Schatz Gunn gemeint und wo er ihn versteckt hatte. Da sind wir. Ah, hier steht etwas, was wichtig sein könnte. Ich lese mal vor. Tu das, Clanny. Okay, also. Heute mit der Arbeit an Loras Überraschung begonnen. Nach Powder Gulch wegen Arbeitern und Schleusenholz. Er hat also tatsächlich etwas gebaut? Richtig. Es muss jedoch keine Schleuse gewesen sein. Es könnte auch eine Holzrinne gemeint sein, durch die man Wasser schickt. Ja. In den Minen wusch man früher an solchen Schleusen das goldhaltige Erz aus. Clanny, gibt es hier am Phantomsee eine Mine? Nicht, dass ich wüsste, Bob. Vielleicht hat Angus heimlich eine Mine ausgeschachtet. Ja, das wäre möglich. Ich glaube jedoch nicht, dass wir so weiterkommen. Angus sprach davon, man solle seinem Kurs folgen. Tun wir das doch, Kollegen. Gehen wir ihm einfach mal nach. Wie denn? Ganz einfach, Bob. Wir gehen nach Powder Gulch. Ist das hier in der Nähe? Das weißt du nicht, Peter? Nee. Der Ort ist lokalgeschichtlich berühmt. Ich habe alles darüber nachgelesen. Die alte verlassene Goldgräberstadt, die Geisterstadt. Na klar, du brauchst gar keine Vorträge zu halten, Just. Wir wissen auch so Bescheid. Eine Geisterstadt? Müssen wir da unbedingt hin? Peter, wir müssen. Oder hast du Angst? Natürlich nicht. Ich meine ja nur... Was der erste Detektiv beschlossen hatte, musste durchgeführt werden. Die vier Jungen fuhren auf ihren Fahrrädern in die Berge. Schon nach etwa 10 Minuten erreichten sie die verlassene Goldgräberstadt. Sie war menschenleer, wie bei verlassenen Goldgräberstätten nicht anders zu erwarten. Überraschend war allerdings, dass die Stadt neu eingezäunt war. Also, unheimlich. Ich finde, es ist unheimlich hier. Ja. Die Stadt wurde um 1890 aufgegeben, als das Erz abgebaut war. Und wir wollen heute noch was vorfinden? Bestimmt hat es eine Zeitung gegeben. Vielleicht existiert das Archiv der Zeitung noch. Also kommt mit. Wieso ist die Stadt eigentlich neu eingezäunt worden? Keine Ahnung, Bob. Da ist eine Lücke im Zaun. Kommt, wir klettern durch. Bieg mal das Brett zur Seite, dann geht es besser. Bin schon dabei. So. Peter, du siehst dir mit Bob die Häuser an der linken Straßenseite an. Okay. Clanny und ich nehmen das Gefängnis und das Stallgebäude rechts. Hm? Danach gehen wir weiter in die Stadt. Schaut euch um, ob irgendwo etwas zu finden ist, das auf eine Zeitung hindeutet. Oder auf etwas, das mit Angus Gunn zu tun haben könnte. Also bis später, Just. Komm, Bob.